Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde. Freunde und Freundinnen, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute wieder. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, jetzt könnt ihr anrufen 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de und in die Mail eure Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist die Renate und Renate ist 46 Jahre alt. Hallo Renate. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's? Bei mir geht's darum, ich habe vor einem Jahr einen Mann kennengelernt aus dem Internet. Der Mann ist 38 Jahre alt. Wir haben in dem Jahr eine Beziehung aufgebaut, aber mit sehr wenig Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass es eher ums Finanzielle geht. Also ich habe dem Mann schon öfters ausgeholfen. Ja. Und beziehungsmäßig, sage ich einfach mal, geht es immer nur zu einer gewissen Grenze, weil er ist verheiratet. Mhm. Und er sagt zu mir, er könnte nicht sich von der Familie lösen, eben wegen den Kindern, aber will die Beziehung zu mir auch nicht beenden. Wie oft seht ihr euch denn? Wir sind einmal in der Woche 6 Stunden. Einmal in der Woche 6 Stunden, das ist genau so festgelegt. Das sind festgelegte Zeiten, ja. Wieso 6 Stunden? Warum nicht 5 oder 2 oder 1? Nee, das sind genau 6 Stunden. Also das ist von ihm so getimt. Ich weiß nicht, was er zu Hause erzählt. Wann, abends oder am Tage? Am Tag bis zum Abend. Von also wann bis wann? Von meistens 15 Uhr bis abends 21 Uhr. Ja, das ist ja eine Beziehung. Genau, dann geht das genau auf Uhrzeit, dann wird er nervös und dann muss er dann nach Hause fahren. Ich habe ihn dann schon mal nahegelegt, er möchte sich mal über unsere Beziehung äußern. Mhm. So, und dann sagt er mir, ich liebe dich so sehr, also er könnte auch nicht ohne mich leben. Und dann habe ich gesagt, dann sei doch mal so fair und geh nach Hause und sag deiner Frau und deinen Kindern, dass du dich anderweitig entschieden hast. Guter Vorschlag. Ja, dann sagt er, das ginge nicht, weil er ist Türke. Ja. So, die ganze Familie wohnt mit im Haus, wie das meistens so ist. Ja. Und die Mutter lebt wohl auch im Hause und die Mutter hat wohl da das Sagen. Mhm. So. Und er könnte das erst in 2-3 Jahren sagen. Also so lange müsste ich noch warten. Achso, in 2-3 Jahren kann man das da sagen? Ja, dann könnte er das wohl sagen, weil die Kinder wären dann wohl größer. Also, verstehe. Obwohl meine Kinder fast gleichaltrig sind wie seine. Meine müssen das sehen und seine, das geht nicht. Jetzt sag mir mal, warum du die Vermutung hast, dass es um finanzielle Geschichten geht. Ja, erstens durch meinen Berufsstand, den ich habe. Also ich habe einen ziemlich guten Beruf, wo ich also auch sehr viel Geld verdiene, hat mit Finanzen zu tun. Ja, selbstständig? Selbstständig. Ja. Mhm. So, und darauf baue ich mir jetzt ein zweites Standbein auf. Ja. Und das hat er dann jetzt auch mitbekommen und meinte dann direkt, er wollte damit einsteigen. Aha. Dann wären wir ja über Tags zusammen, aber abends würde er dann wieder zu seiner Familie fahren. Machst du so eine Art Finanzberatung? In der Art, ja. Immobilienfinanzierung etc. Also, ach, und da wollte er gleich mit einsteigen? Weil man sich ja dann tagsüber sieht. Damit könnte man ja die Renate vielleicht locken. Mhm. Mhm. Nur irgendwo sagt der Kopf nach einer gewissen Zeit, hallo? Mhm. Aber okay, ein bisschen eine Abhängigkeit gerutscht dadurch. Ja, abgesehen jetzt von seinem Vorschlag, dass er damit einsteigen will, bittet er sonst auch irgendwie um Geld oder musst du irgendwas zahlen für ihn? Ja, öfters hat er mich schon gefragt und ich habe ihm dann ausgeholfen. Mit wie viel insgesamt bisher? Ja, das sind schon knapp 10.000 Euro. 10.000 Euro? Die du ihm immer wieder mal so zugesteckt hast? Ja, weil er dann das brauchte oder das braucht und sagte, du kriegst es dann wieder. Und dann ging es dann doch nicht, weil das ja dann die Frau rauskriegen würde. So, und wenn ich jetzt irgendwelche Sachen mache, die ich mir dann kaufe, ja, das hätte ich dann auch gerne. Gut, ich bin jetzt in der Zeit schon ein bisschen schlauer geworden. Denk mir halt, jetzt zieh mal selber die Bremse, ne? Also, bevor wir weiterreden, surren wir schon mal fest, dass du um Himmels Gottes Willen nichts mit dem geschäftlich machst. Mhm. Das ist schon mal, das muss ganz fest eingeflockt jetzt sein. Bloß keine geschäftliche Verbindung mit dem. Wenn du in einem Jahr 10.000 Euro dem Mann schon irgendwie hast zukommen lassen und der dir bis heute keinen Heller, keinen Pfennig zurückgegeben hat. So ist es, ne? Ja, klar. So, dann ist aber schon alles auf Vorsicht geschaltet bei mir. Und dann diese absurde Geschichte mit 6 Stunden einmal in der Woche und er kann das nicht erzählen, aber vielleicht in ein paar Jahren, das stinkt doch an jeder Ecke. Ja, er sagt, weil er ja Türke wäre gegen das nicht. Ja, gut. Also, Also ich weiß auch, dass Türken sich trennen. Ja, absolut. Und ich weiß auch, dass türkische Menschen die Wahrheit sehr hochschätzen und die Ehrlichkeit. Also das ist Unsinn. Damit redet er sich irgendwie raus. Er sagt das wegen der Mutter und wegen den Kindern. Wegen ja, den Kindern es gibt, wegen das nicht. Ja, es gibt immer irgendwelche Vorhaltungen oder Vorwände, die man einbringen kann, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Wie ist das denn so? Läuft es denn so immer dann auf Sex hinaus, wenn ihr euch trefft? Ja, meistens. Klar, wir sehen uns ja nur einmal die Woche. Ja, ne? Ich meine, ich kann nicht sagen, dass er mir das, ja, weiß ich nicht. Er sagt, zu Hause wäre er ein guter Schauspieler. Ich weiß natürlich nicht, ob der bei mir auch Schauspieler hat. Aber ich sage jetzt mal so, der ruft also täglich an. Die ganzen SMS bekommen, wie jetzt Valentinstag dieses Geschenk. Da sage ich mir, warum macht der Mann das alles? Und ich weiß auch, wenn er mich anpackt und wenn er mich nimmt, das ist nicht irgendwo gespielt. Ne? Was war das für ein Geschenk? Da hat er mir ein Herz geschenkt, ein geteiltes. Oh, wie süß. Ja. Wie süß. Dann hat er mir dann auch angelegt. Ich trage das aber nicht. Renate, Mensch, Renate, du bist eine erfahrene, intelligente Frau. Lass dich da nicht an der Nase rumführen. Ja, aber sind hier irgendwo Gefühle? Sind ja irgendwo Gefühle, die einen mittreiben? Schon, aber gut, das macht das Ganze ja hochkompliziert. Richtig. Aber eben auch so verfänglich für dich. Ich fühle mich schon abhängig. Ich als vollkommen fremder Mensch, der das jetzt zum ersten Mal hört, und ich glaube, das geht jetzt allen Leuten so, die uns auch zuhören, die haben nur ein, oder ich habe auch nur ein schlechtes Gefühl bei der Geschichte. Nur. Ja, ich habe es ja selber auch schon. Ja. Aber ich sage ja, wenn er dann kommt, die Umarmung, die damit bezirzt er dich. Da musst du die können aber nicht so gespielt sein. Ich meine, man spielt irgendwie gespielt und dann, gut. Na. Dann merke ich aber auf der anderen Seite, wenn er zu Hause ist, dann geht der Telefon weg, dann kommt keine SMS mehr, dann ist das von 12, 16 Stunden ist das stumm, ne? Weißt du, ich will da gar nicht in Abrede stellen, dass der in dem Moment, wo der bei dir ist und ihr auch Zärtlichkeiten austauscht, dass der da bei der Sache ist, dass der das nicht eklig findet oder so etwas und sich deshalb verstellen muss. Nein, das glaube ich schon, dass das dann auch in diesem kleinen Segment dann auch ehrlich ist. Aber es kommt ja auf das Gesamtpaket an. Das Gesamtpaket ist verlogen. Das Gesamtpaket ist verlogen. Wenn der Typ, ist verlogen. Ja, das ist verlogen. Mensch, 10.000 Euro hat er dir schon abgeschwatzt. Das ist eine Summe, eine fette Summe Geld ist das. Ja klar, aber dann hat er es so immer so auf der Art gemacht, ja, du kriegst das ja auch wieder. Ja, ne? ja. So, und was macht er denn vom Beruf übrigens? Ja, ich muss halt einfach nicht so sagen. Also, er hat einen guten Beruf, also, er verdient gutes Geld. Ich weiß ja nicht. Das heißt, er verdient gutes Geld und. Ja, aber er kommt ja nicht mit klar, weil er hat 3 erwachsene Kinder zu versorgen und eine Ehefrau. Natürlich. So, die arbeiten ja alle nicht. Natürlich. Ich habe einen kleinen Einblick gehabt. Ich bin mal dorthin gefahren und ich habe also herausgefunden, ich bin ja auch nicht ganz doof, also, er ist finanziell sehr schwach. Das kann man an dem Ganzen, kann man es sehen. Ja. So, und jetzt kommt er natürlich in einem Haus, wo es finanziell gut ist. Mhm. So, und hier ist natürlich auch mehr Luxus alles, ne? Mhm. So, und das ist natürlich eine Sache, die ihm reizt, sage ich jetzt einfach mal. Verständlich, wenn einer weniger hat und geht dann in eine Familie rein, wo mehr ist, reizt einen natürlich, ne? Wie lange bist du eigentlich schon solo? Ich bin, ein Jahr mit ihm zusammen. Ja. Davor war ich 4 Monate alleine. Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war einmal verheiratet, sehr lange Zeit. Mein Ex-Mann war Trinker, da habe ich also die Hölle durchgemacht. Habe mich dann getrennt, war mit den Kindern gar nicht lange alleine, 3 Jahre. Habe dann wieder eine Beziehung aufgebaut. Die ging 8 Jahre, aber dieser Mann hat auch getrunken. Aber das habe ich also vorher nicht rausbekommen. Der hat das also ziemlich gut gespielt. Also schon schlimme, üble Erfahrungen gemacht in Beziehungen mit Männern. Ja, sehr üble. Und das, was sich jetzt gerade da zusammenbraut, Renate, sieht genauso wieder aus. Ich kann natürlich nur an deine Vernunft appellieren. Manchmal muss man ganz lange an die Vernunft appellieren, bis das Herz das auch kapiert hat. Aber ich glaube, aber mein Herz kapiert das nicht. Also ja, da muss ich jetzt. Verstand sagt ja schon selber. Okay, ist keine Entschuldigung, keine Entschuldigung. Da musst du es dir immer und immer und immer wieder einbläuen, dass du da auf dem Holzweg bist. Ich sage es dir als komplett unbeteiligter Mensch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Am besten ganz raus aus dem Ding. Das Allerklügste wäre, dich von diesem Mann zu distanzieren. Ich glaube nicht, dass du eine Liebesperspektive hast mit dem Mann und habe größte Sorge, dass der dich in welche Sache auch immer hineinverstrickt, was sehr zu deinem Nachteil sein wird. Sehr zu deinem Nachteil. Zu deinem materiellen Nachteil und zu deinem seelischen Nachteil auch. Ja, weil ich sage immer so, er hätte einen Beruf, wo er sagen könnte, er wäre auf Montage. Also er könnte viel mehr in der Woche kommen. Er fährt immer nach Hause. Ja, wir müssen gar nicht weiterreden. Wir müssen gar nicht weiterreden. Das sind immer, ist da alles kommen wieder falsch. Bei mir die Punkte. Ne? Genauso gut, wenn er dann hier war und sonntags, dann geht der Telefon 16 Stunden nicht. Ne? Sonst brumm, brumm, brumm, die Woche, wenn er arbeiten muss, geht Telefon, geht SMS. Ne? Renate, ich muss gar nicht mehr hören. Ja. Wirklich nicht. Für mich ist die Sache glasklar. Du musst da raus. Ich weiß nicht, ob du das sofort kannst. Kann ich nicht. Du kannst es nicht. Nein, ich schaffe das nicht. Aber es ist meine Pflicht, es dir so klar zu sagen. Vielleicht wirkt der Satz ein bisschen nach und hat eine Spätwirkung in einigen Monaten. Aber du musst da raus. Ja, und leih dem bloß oder schenke dem oder gib dem bloß keine Kohle mehr. Und lass es bloß sein mit dieser beruflichen Verquickung. Ja, da habe ich ja auch schon ein bisschen auf Bremse getreten. Ne? Also er sagte ja dann, möchte ich das sagen haben? Da habe ich noch gesagt, für was möchte er das sagen haben, was dir gar nicht gehört? Ne? Achso, er möchte auch noch das sagen haben. Mensch, in dem zweiten Bereich, ja, möchte er gerne das sagen haben. In dem zweiten Bereich? In welchem Bereich? Ja, das geht jetzt also weiter. Geht zu weit, okay. Ja. Renate. Sei nicht so blöd, sage ich dir jetzt ganz salopp. Wirklich. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir bald eine klare und gute Entscheidung von dem Typ weg. Ja, hoffentlich mach mein Gott. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Mann, du Mann. Tschüss, Renate. Tschüss. Tschüss. Mir fiel gerade ein, es gab doch gerade diesen Prozess mit dieser Frau, der BMW mitgehört. Da musste ich gerade dran denken. Frau Klatten, ja genau, Frau Klatten war das. Ich musste gerade einfach nur dran denken. Hier ist Ole und ja, Ole. Hallo. Ja, Ole, du bist 30. Genau. Ich komme aus Bochum. Das ist schön. mein Problem ist, dass ich eine Krankheit habe, die letzte Woche festgestellt wurde. Ja, was ist das für eine Krankheit? Das ist die Kirschmann-Steiner-Dystrophie. Oh, das klingt kompliziert. Was ist es? Ja, genau. Das ist eine Krankheit, die bewirkt, dass die Muskeln zurückgebildet werden, die meistens in den Händen anfängt. Händen? Und sich dann weiter ausbreitet auf die Oberarme, auf die Beine, auf den Oberkörper. Wie hast du das denn bemerkt? Ich habe es ungefähr vor einem halben Jahr das erste Mal bemerkt, dass ich beispielsweise keine Flaschen mehr aufschrauben konnte oder mir ab und zu beim Training mal eine Hand runtergefallen ist oder so. Da habe ich das aber immer relativ locker abgetan. Ich dachte immer, ja gut, vielleicht Muskelkater, was weiß ich. Ja. Nur irgendwann hat mich dann meine Mutter mal dazu getrieben, zum Arzt zu gehen. Und da habe ich mir nichts Schlimmes bei gedacht. Da bin ich zum Arzt gegangen, zu meinem Neurologen. Der hat mich dann direkt ins Krankenhaus eingewiesen. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und da wurde dann festgestellt, dass es eben diese Kirschmann-Steiner-Dystrophie ist, die in meinen Unterarmen extrem stark ausgeprägt ist, wodurch ich extreme Probleme mit den Händen habe. Die aber auch schon im Oberkörper, in den Oberarmen und in den Beinen ausgeprägt ist und die mich laut meinem Neurologen und den Ärzten im Krankenhaus früher oder später in den Rollstuhl bringt. Das ist natürlich ein Schlag, wenn man so eine Therapie, wenn man so eine Diagnose hört. Genau. Also das hat mich wirklich getroffen, wenn ich das also sagen darf, wie ein Hammer. Also, du sagst gerade, du machst Training, Fitnesstraining, das heißt, du bist sportlich engagiert und interessiert und dann so etwas zu hören. Genau. Es betrifft die gesamte Muskulatur des Körpers letztendlich. Ja. Genau. Bis hin, das Herz ist ja auch ein Muskel. Ist das Herz auch betroffen? Genau, da habe ich jetzt Ende der Woche, also am Freitag noch einen Termin und da wird dann eine Sonographie und Langzeit-EKG gemacht. Wo dann eben abgeklärt wird, ob der Herzmuskel auch betroffen ist oder nicht. Das kann man jetzt schon abklären? Das könnte man jetzt abklären, nur ich habe da im Internet mich natürlich auch schon schlau gemacht und Die Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu bekommen, liegt bei 1 zu 7.500. Mhm. Das heißt, wenn man das grob umrechnet, hätten diese Krankheit in Deutschland ungefähr 11.000 Personen. Mhm. Und bei diesen 11.000 Personen, ist das Herz da immer betroffen oder ist das sehr unterschiedlich? Nein, nicht immer. Das ist ja unterschiedlich. Mhm. Nur wenn das Herz betroffen ist, dann liegt die Lebenserwartung bei ungefähr 45, 50 Jahren. Gut. Da muss man jetzt erstmal die Untersuchung abwarten, ehe man sich darüber dann weiter Gedanken macht. Dieses Herzens schon, nur da die Krankheit schon so an sich festgestellt wurde, auch der Gentest, ist es so, dass der Rollstuhl früher oder später unausweichlich ist. Was heißt früher oder später? Das ist bei dieser Krankheit sehr schwer festzustellen. Es kann sein, dass ich in einem Jahr im Rollstuhl sitze, es kann aber auch sein, dass ich jetzt in 20 Jahren im Rollstuhl sitze. Mhm. Kann man gegen diese Krankheit nichts unternehmen? Die Krankheit ist nicht heilbar. Die Krankheit ist zwar durch gezieltes Training, Krankentherapie, Physiotherapie zu verlangsamen, aber aufzuhalten oder zu behandeln ist sie nicht. Mhm. Du bist 30 Jahre erst alt. Genau. Was hat jetzt diese Diagnose so im ersten Moment mit dir angestellt? Ja, im ersten Moment, als ich im Krankenhaus lag, war ich total fertig. Also da habe ich wirklich schon teilweise überlegt, okay, dann springe aus dem vierten Stock und das war's. Also bist du verheiratet oder hast du eine Freundin? Nein, ich habe eine Freundin, ja. Ja. Und was sagt die? Wie hat die reagiert? Relativ gefasst, sag ich mal, wenn wir uns gesehen haben. Also wenn ihr euch gesehen habt. Ja, wenn sie bei mir war, also, wenn ich erzählt habe und so weiter. Also sie hat gesagt, wäre ja nicht so schlimm, aber naja. Ja, wie lange seid ihr schon zusammen? Ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Und sonst so deine Familie? Leben deine Eltern noch? Hast du Kontakt? Ja, die leben beide noch. Meine Eltern sind zwar geschieden, aber zu meinem Vater habe ich gar keinen Kontakt mehr. Und sag ich mal, meine Mutter hat selber auch ein bisschen Stress, sag ich mal. Die möchte ich damit nicht belasten. Mhm. Aber sie weiß es schon. Die weiß es, ja, aber ich möchte da jetzt auch nicht groß bei meiner Mutter irgendwie, sag ich mal, mich groß beklagen oder so, weil die hat selber genug Probleme und Stress und das heißt, dann möchte ich sie nicht zusätzlich mitmachen. Verstehe. Mit wem kannst du denn oft da, eigentlich hat man doch da wahrscheinlich das Bedürfnis, viel und ausgiebig drüber zu sprechen. Mit wem sprichst du darüber? Mit meinem besten Freund. Ah, da gibt's einen besten Freund, mit dem kann man ja sprechen. Ja. Das ist also schon mal sehr gut. Wirklich der Freund, der mich jeden Tag ungefähr 6 Stunden im Krankenhaus besucht hat und mit dem ich jeden Tag darüber sprechen konnte und der auch... Das hat viel, einen sehr, sehr hohen Wert, wenn man einen solchen Freund hat. Ja, der auch, der ist wirklich, also der Freund, dem ich hundertprozentig vertrauen kann, der alles machen würde. Ja, super, das ist sehr gut. Ja. Weißt du, Ole, ich habe gerade so gleich ein helle Ohren gekriegt, aufgehorcht, als du sagtest, es gibt eigentlich keine Therapie, aber das Einzige, was man dagegen tun kann, ist in gewisser Weise ein Training zu absolvieren. Ja, klar, das mache ich. Also ich bin in der krankengymnastischen Behandlung jetzt. Ja. Und da ist es wohl zu verlangsamen. Also ich bin jeden Tag 40 Minuten da. Ja. Das ist so zumindest so ein kleiner Punkt, klar, wo man sich dran festhalten kann. Und wenn du eh ein sportlicher Typ bist, dann... es gibt keine Medikamententherapie, gar nichts. Nein, gar nichts. Das ist eine Erbkrankheit. Die merkwürdigerweise auch nicht in meiner Familie aufgetreten ist. Insofern könnte es, hat mein Neurologe jetzt gesagt, eine Genmutation sein, die da aufgetreten ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich, also es gibt keine Therapie, das aufzuhalten oder zu heilen. Was machst denn du beruflich? Ich arbeite in der Kommissionierung, also im Lager. Ja. Nur auf meiner Arbeit sollte das nach Möglichkeit auch keiner wissen, weil ich damit sicher mit meinem Chef einige Probleme bekommen würde. Natürlich, also solange du noch ganz normal deine Arbeit hinkriegst, ist das ja alles noch in Ordnung. Also das Trainieren ist natürlich ein Strohhalm, an dem man sich durchaus festhalten sollte und vielleicht sogar mehr als ein Strohhalm. Vielleicht ist es wirklich eine berechtigte Hoffnung, das Ganze zu verzögern, wie du gerade sagtest. Ja. Finde ich schon mal wichtig. Es hätte ja auch sein können, dass man sagt, man kann überhaupt nichts machen. Man muss sich dem Schicksal fügen. Aber wenn man so ein bisschen dagegen arbeiten kann, ist das ja schon mal eine Hilfe. Ja, nur wie du es dir vielleicht vorstellen kannst, also so im Rollstuhl zu sitzen, ist ungefähr das Schlimmste, was ich mir hier vorstellen könnte. Also. Ja, natürlich. Hast du denn schon mal überlegt, mit Betroffenen, ich meine, ein paar Betroffene, wie du gerade gesagt hast, gibt es ja, irgendwie versucht Kontakt aufzunehmen, in Selbsthilfegruppen oder so etwas? Habe ich überhaupt noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt Selbsthilfegruppen gibt. Also trotz Internet ist es relativ schwer, jemanden zu finden in dieser Art, weil ich jetzt, sag ich mal, computermäßig auch nicht so bewandert bin. Also dann sag mir bitte noch einmal deutlich die Krankheit, wie die heißt. Soll ich die eventuell mal buchstabieren? Nee, sag's einfach mal, ganz klar nochmal. Kirschmann-Steiner-Dystrophie. Okay. Also Ulle, ich kann dir anbieten, wenn jemand diese Erkrankung hat und uns zuhört, der hat das natürlich sofort verstanden und kapiert, was du gesagt hast, und gerne einen Kontakt zu dir haben möchte, würden wir gerne den Kontakt herstellen. Ja, oder vielleicht weiß jemand etwas, vielleicht weiß jemand was über eine Selbsthilfegruppe, du wohnst im Ruhrgebiet, vielleicht gibt es da sogar irgendwo eine Anlaufstelle. Wäre sicherlich nicht schlecht und hilfreich für dich. Einfach, das wäre toll. Je mehr Betroffene man weiß, desto mehr Informationen bekommt man und Ratschläge und Tipps und so weiter. Das könnte ich dir von meiner Seite aus, von unserer Seite aus hier anbieten. Ist nicht so viel, aber vielleicht kommt ja doch was dabei rum. Ja, das wäre toll, wenn ich da jemanden finde. Genau, also wir haben ja deine Telefonnummer, wir würden dich dann anrufen, wenn sich bei uns jemand meldet. Bitte, wer sich melden möchte, meldet euch, mailt uns domian@wdr.de oder schreibt uns ganz einfach an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Ole. Ich möchte dir echt nochmal einen Dank aussprechen für deine Sendung. Vielen Dank. Die mich über viele schlaflose Nächte gebracht hat. Danke dir sehr viel. Und herzlich. Hätte gerne ein Autogramm von dir, wenn das möglich wäre. Das ist möglich. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an wegen der Anschrift. Und ich wünsche dir alles Gute und trainier fleißig, dieses Schicksal mit dem Rollstuhl noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lange auf dich warten. Ich hoffe es. Wird. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema, ich habe mich angesteckt. Ich möchte gerne mit euch über Krankheiten sprechen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich mit einer besonderen, einer exotischen oder gar tödlichen Krankheit irgendwo, irgendwie angesteckt haben. Wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail am besten schon an, domian@wdr.de, oder ruft morgen ab 0 Uhr an und natürlich auch während der ganzen Sendung. Ich habe mich angesteckt, heißt das Thema morgen. Möchte gerne mit euch über besondere und ungewöhnliche und vielleicht dann auch sogar tödliche Krankheiten sprechen, die ihr euch irgendwo geholt habt oder irgendwie geholt habt. Das ist das Thema morgen. Heute wie immer freie Themennacht und wie immer dienstags freie Themennacht. Und jetzt geht's weiter mit dem Marc, und Marc ist 25. Hallo Marc. Ja, hallo Domian. Hallo Marc. Grüß dich. Grüß dich auch. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht's ums Thema Doppelleben. Ja. Ich führe ein Doppelleben. In dem Sinne, dass ich meine Frau ständig betrüge. Ja. Wie, was heißt ständig? Wie bitte? Was heißt ständig? Also ständig ist schon, kommt schon ein-, zweimal die Woche vor. Ein-, zweimal die Woche? Ja. Immer? Also jede Woche ein-, zwei-, also ist natürlich auch schon mal vorgekommen, dass es jetzt ein-, zwei Wochen nicht vorkommt, aber generell ist es schon ein-, zweimal die Woche, dass es vorkommt. Ja. Ist das ein Durchschnittswert? Ja, richtig. Wie lange bist du verheiratet? 3 Jahre jetzt. Und geht das jetzt so lange schon so? Also es geht jetzt, ich würde sagen, seit knapp 2 Jahren jetzt schon so. Ja, warum? Und ja, Domian, das frage ich mich auch manchmal, wirklich gesagt. Ja, das ist die zentrale Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine kleine Tochter. Mhm. Die ist 1,5 jetzt. Mhm. Also das Kind liebe ich über alles. Ich liebe auch meine Familie, das ist gar nicht das Problem. Aber irgendwie kann ich nicht Nein sagen. Also es ist jetzt irgendwie auch nicht, dass ich meine Frau nur mit einer Frau betrüge. Also es sind mehrere Frauen. Also es ist nicht nur eine Frau, es sind diverse Frauen. Ob die jetzt aus dem Internet kommen oder ob ich die in der Bar kennenlerne oder... Also du hast du so ein riesen Telefonbuch, wo du mal ein bisschen blätterst und denkst, auch heute rufe ich die mal an und vielleicht hat die Zeit, oder rekrutierst du die immer aufs Neue? Also das ist schon so, dass ich ein gutes Telefonbuch habe, wo ich den auch halt anrufe und dann halt auch ein Treffen vereinbare. Ne? Ja. Ich habe dann auch 2 Handys, damit das nicht alles so auffällt. Mhm. Stelle ich mir auch richtig anstrengend vor, da jede Woche so zu baggern. Deswegen ist das mit dem Telefonbuch dann natürlich dann relativ praktisch für dich. Ja, natürlich. Ich meine, wenn sich dann halt mal was ergibt, wenn man mit seinen Jungs rausgeht, dann kann ich auch nicht Nein sagen. Also das ist halt mein großes Problem. Ja. Was ich aber noch dabei ansprechen muss, ich habe noch ein ganz anderes Problem, das eigentlich auch noch zum Doppelleben dazugehört. Ja. Also ich meine, ich führe jetzt seit 5 Jahren eine Beziehung mit meiner Frau. Seit 3 Jahren sind wir jetzt verheiratet. Ja. Und also seit neuestem konsumiere ich jetzt auch noch Drogen. Welche Drogen? Also es geht da um Marihuana und auch um Kokain. Um Kokain sogar? Ja, also Kokain, muss ich sagen, kommt jetzt nicht allzu oft vor, aber ab und zu mal am Wochenende, wenn ich halt mit den Jungs rausgehe. Wie finanzierst du das? Also ich bin selbstständig. Ja. Also ich kann's mir leisten, sage ich mal so. Mhm. Natürlich ist dann auch irgendwann mal ein Engpass so im Monat, ne, wenn man schon viel Geld für, sag ich jetzt mal, Drogen, Alkohol und all sowas, Exzesse ausgegeben hat. Dann fragt sich die Frau natürlich auch, wo das Geld hin ist. Deine Frau hat überhaupt keinen blassen Schimmer mit den Drogen, die weiß gar nicht, dass du sowas machst. Also sie weiß nichts davon. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es langsam irgendwie vermutet, weil ich mich halt auch ein bisschen verändere, ne? Aggressiver. Ja, und du bist halt ja auch viel unterwegs dann. Das muss ich ja mitkriegen, wenn du auf der Rolle bist dann, immerzu an den Wochenenden. Also ich meine, da haben wir eigentlich ein relativ entspanntes Verhältnis. Sie geht weg und ich gehe weg und wenn jemand Frauenabend macht, dann sage ich natürlich auch nichts. Ne? Okay, so, jetzt fangen wir mal mit dem Fremdgehen an. Wie ist das Sex mit deiner Frau? Also es ist in Ordnung. Also ich kann mich nicht beschweren. Okay. Ich habe gerade gefragt, warum machst du das? Ich habe keine klare Antwort von dir bekommen. Weil ich dir eine klare Antwort darauf gar nicht geben kann. Ja. Wie viele Wochen hat das Jahr? 52, ne? Wie bitte nochmal? Ich sag, wie viele Wochen hat ein Jahr? 52. 52 Wochen, ja. So. Dann gehst du im Jahr 100 Mal deiner Frau fremd. Ja, könnte man durchschnittlich sagen, ja, richtig. Sagen wir in den letzten 2 Jahren, dann sagen wir gut 200 Mal bist du ja schon fremd gegangen. Ja, ich könnte es auf jeden Fall erzählen, sagen wir es mal so. Kannst du mir erzählen? Auch nochmal eine Vorab, eine Standardfrage bei so einem Thema, immer mit Gummi? Immer mit Verhütung. Immer mit Verhütung. Ja, also nie ohne Verhütung, also das könnte ich auch gar nicht. Dann kommt diese Drogengeschichte noch dazu, die Kokain-Sache, die ich sehr ernst nehme, wenn du mir das erzählst. Mhm. Weil da bewegst du dich schon an einem Abgrund, das ist dir klar, ne? Damit ist nicht zu spaßen. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen, natürlich nicht, ne? Also jetzt habe ich halt diesen Freundeskreis auch, wo halt auch Kokain konsumiert wird. Mhm. Das sage ich jetzt auch mal, nicht gerade in kleinen Mengen. Mhm. Ja, also da sind schon einige Berge, sage ich jetzt mal, auf dem Tisch am liegen, wenn die Jungs da am Feiern sind. Mhm. Ne? Und da bin ich dann halt reingeraten und habe dann halt auch ab und zu mal das gezogen. Hin und her und das hat dann halt jetzt so. Da appelliere ich jetzt an deine Verantwortung auch als Vater. Du hast mir gerade gesagt, dass du deine Kleine sehr liebst und die für dich sehr wichtig ist, so habe ich es verstanden. Richtig, ja. So. Wenn du jetzt abdriftest in eine Drogenabhängigkeit, muss ich dir den weiteren Verlauf deines Lebens, du bist selbstständig, muss ich ja gar nicht weiter beschreiben. Richtig. Da appelliere ich wirklich an dein Verantwortungsbewusstsein, dass du dir das vor Augen hältst. Also ich bin dir ganz ehrlich, also die Drogengeschichten, die könnte ich jetzt, also ich könnte jetzt ganz einfach sagen, pass auf, die Drogengeschichten vergesse ich einfach. Okay. Aber das mit dem okay, lass uns die Sachen fremdgehen, da sage ich dir ganz ehrlich, da kann ich nicht einfach Nein sagen. Marc, ne? Lass uns eins nach dem anderen abarbeiten. Wenn du jetzt sagst, mit den Drogengeschichten, das kann ich im Prinzip von heute auf morgen sein lassen. Hand drauf. Ja, definitiv. Hand drauf. Hand drauf? Mhm. Hand drauf, auf jeden Fall, okay. Definitiv. Okay. So. Da haben wir das jetzt abgehakt. Aber jetzt kommen wir zu der anderen Sache. Das geht, du kannst natürlich nicht so leben. Himmel nochmal, du kannst doch nicht so leben. Du kannst dich doch deiner Frau gegenüber nicht so verhalten. Das ist doch, da gibt's ja schon fast gar kein Wort mehr für. Ja, also ich meine schon, im Endeffekt ist es unterste Schublade. Ne? Himmel, stell dir mal vor, das würde deine Frau würde jede Woche zweimal mit einem anderen Kerl rumpimpern. Was wäre dann? Ich will dir gar nicht sagen, was ich dann tun würde. Also das könnte ich absolut nicht verkraften. So. Ja, und du? Und du machst es. Ja. Das ist die ganze, sage ich jetzt mal blöd gesagt, scheiße an ganzen Sachen. Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze. Du respektierst deine Frau. Ja, definitiv. Du liebst deine Frau. Ja, auch, ja. So. Also, was müssen wir da noch diskutieren? Also, ich hab schon Sorge, du könntest deiner Frau ja gar nicht die Wahrheit zumuten. Das wäre eine ungeheure Verletzung. Das könnte ich niemals. Nein. Überhaupt das Herz zu brechen. Okay. Oder meine Familie dadurch zu verlieren. So, Marc. Nix dagegen, wenn du Bock auf viel Sex hast. Das kannst du aber nur machen, wenn du klare Verhältnisse hast in deinem Leben. Das kannst du machen, wenn du dich von deiner Frau trennst und dein eigenes Leben führst. Dann kannst du. Ja, und das will ich absolut nicht. So, dann geht das andere nicht. Es geht nicht beides. Es geht nicht beides. Ja, ich denke wenn du beides machst, verhältst du dich absolut schäbig deiner Frau gegenüber. Ja, muss ich dir zustimmen, also. Da gibt's auch gar nicht, da gibt's auch gar keine Entschuldigung für, ne? Nee, und es gibt auch keinen Kompromiss. Es gibt, Nee, absolut nicht. Nee, da muss man einfach dann irgendwie klar, ne, klar. Ich meine, das Einzige, was man vielleicht dagegen tun kann, ist versuchen, daran zu arbeiten und Nein zu sagen. Das ist halt jetzt bei so einem großen Freundeskreis und Frauenkreis, den man kennt. Ich muss auch dazu sagen, ich meine, ich bin kein schlecht aussehender Junge. Also ich habe da auch keine Probleme, irgendwie rauszugehen und. Okay, habe ich mir schon gedacht. Ne? Die Frage ist ja, was ist das für eine Gier, die dich da treibt? Wenn du sagst, der Sex mit deiner Frau ist gut, dass du dir das nebenher so anholen musst, was ist da los? War das früher auch schon so, als du sie noch nicht kanntest? Hast du eine hohe Frequenz gehabt mit Frauen? Also ich sage mal so, ich habe schon einen hohen Frauenverschleiß, ja. Also das war auch schon früher so gewesen, dass ich eigentlich nicht treu sein konnte. Ne? Und die erste Zeit, als du mit deiner Frau zusammen warst, war das nicht so? Ja, die erste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, so die erste Zeit war es überhaupt gar kein Thema für mich. Wann ist es denn gekippt? Absolut überhaupt gar kein Thema. Wann ist es denn gekippt? Hast du das so vor Augen? Ab wann du angefangen? Also ich habe das so noch vor Augen, wenn ich mich noch ganz recht erinnern kann. Das habe ich so vor Augen, dass ich mich mit einer alten Freundin von mir getroffen hatte und wir dann auch die ganze Nacht Sex gehabt haben und dann uns am nächsten Tag nochmal getroffen haben und es halt nochmal dazu gekommen ist und das hat dann alles so den Lauf genommen. Ne? Ich habe das gerade nicht so richtig zusammengerechnet. Hat das eventuell damit mit der Geburt deiner Tochter etwas zu tun? Könnte durchaus möglich sein, ja. Also, weil die Frau vielleicht etwas unattraktiver dadurch geworden ist. Ah ja, da haben wir's. Also nicht, dass ich sagen würde, dass meine Frau nicht attraktiv ist. Also meine Frau ist bildhübsch, nur es hat sich halt was verändert. Ne, mit der Verstehe. Da haben wir's. Da haben wir's. Herr Marc, du weißt, dass wir jetzt nicht weiterkommen, ne, in dem Gespräch. Naja, auf irgendeine Weise kommen wir wirklich nicht weiter. Absolut nicht, weil im Prinzip hast du mir gerade zugestimmt, was ich hier gesagt habe. Ja. Ich habe es gestern auch schon mal hier so gesagt. Ich meine, das ist ja nun eine alt ausgelatschte Weisheit, aber es ist eine Weisheit, dass das absolute Kriterium, wie man sich selbst verhalten sollte, das ist, wie man selbst behandelt werden möchte von anderen. Ja, da stimme ich dir auch zu, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn ich irgendwie darüber nachdenke, dass meine Frau mich betrügen würde, und darüber denke ich ziemlich viel nach, weil ich mir dann auch irgendwie vor Augen halte, ein guter Freund meinte mal zu mir, du bist nur so, wie du halt selbst auch so bist, ne? Du hast kein Vertrauen zu deiner Frau, weil du selbst deine Frau ständig betrügst. Ja, und es ist ein ganz, ich sag mal, ganz brutal egoistisches Verhalten. Du holst dir deine süßen Häppchen an jeder Ecke, die du kriegen kannst. Ja, es ist so. Krass ausgedrückt, aber es ist so, ja. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist wirklich so, ja. Also, jetzt musst du aus diesem Gespräch was rausziehen für dich, was wir geführt haben. Ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt und ich glaube, wir müssen gar nicht mal darüber streiten. Du siehst also es ja was genau. Ich gerne auf jeden Fall machen würde, ist, ich werde mir auf jeden Fall mal einen Kopf darüber machen und werde dich in einem halben Jahr nochmal anrufen und vielleicht hat sich die ganze Geschichte dann vielleicht drastisch verändert oder wir haben halt immer noch ein Problem. Würde mich sehr interessieren, aber wir haben auch ein Abkommen, wir beide, ne? Was den ersten Punkt anbelangt. Der erste Punkt anbelangt, Hand drauf. Hand drauf, sehr gut. Ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, Marc. Melde dich, egal was passiert, nochmal so, ja, vielleicht so vor dem Sommer, vor unserer Sommerpause nochmal. Ja, gerne. So gerne tun. Im Juni. Ich werde mich sehr, sehr genau an dich erinnern, hundertprozentig. Alles klar, ich danke dir vielmals, Domian. Und Marc. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Okay, bis Juni. Tschüss. Okay, bis dann. Ciao. Der Marc, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Naini, stimmt das? Naini. Ja. Mann, jetzt sag ich Naini zu dir. Naini, 20 Jahre alt. Ja, ich fasse es nicht, dass ich mit dir telefoniere. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, also ich rufe an, weil ich in einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, wo ich nicht mehr kann. Was ist passiert? Ich bin sehr belastbar. Ich habe sehr viel in meinen 20 Jahren durchgemacht. Und es geht eigentlich, der Ursprung und das Problem, aber auch das Schöne an dem Ganzen, ist mein Mann. Mhm. Er ist mein größtes Glück, aber auch mein größtes Unglück zugleich. Sag mir mal, wie lange du mit deinem Mann zusammen bist schon? 5 Jahre. Fünf Jahre? Ja. Da warst du 15? Genau. Und wie lange seid ihr verheiratet? Ein Jahr. Also am 28.02.2008 haben wir geheiratet. Ja. Kinder? Nein, um Gottes Willen, nee, nee. Ich sag ja, also würde ich jetzt noch schwanger werden, dann wäre mein sozialer Abstieg perfekt. Okay, das vertiefen wir jetzt mal. Wie alt ist dein Mann? Der ist 23. Ja. Der ist 3 Jahre älter. Du sagst, er ist mein größtes Glück, aber auch mein größtes Unglück. Ja. Warum ist er dein größtes Unglück? Weil durch ihn bin ich drogenabhängig geworden. Er hat mir die Droge gezeigt. Welche Droge? Opium. Opium? Ja. Und das geht jetzt ja schon so fast 4,5 Jahre. Ihr raucht Opium? Genau. Und ihr raucht seit 4,5 Jahren Opium? Ja. Also er war in diesen ganzen 4 Jahren, also 5 Jahren, wo wir zusammen sind, 2-mal im Gefängnis, also Untersuchungshaft. Wegen Drogen? Ja. Ja. Also ja, der klassische Teufelskreis eben. Man braucht Geld, da geht dafür in Frauen oder Sachen, Ticken oder sowas. Und ich bin in Sachen Opium nicht so informiert. Wie teuer ist das? Ist das sehr teuer? Ja. Das ist ja teuer. Was kostet da ein Gramm? Ja, ich kann dir nicht sagen Gramm, weil ich eher Beutel kaufe. Das sind dann 5 Gramm für 70 Euro. Ja, und wie viel verbrauchst du so pro Tag? Also ich jetzt so in letzter Zeit sehr viel. Also ein Beutel reicht mir so für 2 Tage. Ein Beutel reicht für 2 Tage. Und bist du dann den ganzen Tag irgendwie so angetickt davon? Ja, guck mal, du, ich bin so ein, ich hätte jetzt also so ein funktionierender Junkie. Und man merkt mir das nicht an, man sieht es mir nicht an. Ja. Selbst wenn man sagt, nach so vielen Jahren, normalerweise diejenigen, die drogenabhängig sind, die, weiß ich nicht, die sehen dann, man sieht es ja einfach an, die sehen blass aus oder. Ja, aber es gibt schon einige, denen sieht man das lange, lange Zeit nicht an, das ist mir schon klar. Ja. Das gibt es sogar bei Heroinabhängigen. Ja. Was arbeitest du? Also ich sollte eigentlich letztes Jahr mein Abitur haben. So, ich habe das nicht geschafft. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, sind die Drogen dann schuld. Also ich komme einfach nicht hoch. Morgens hört sich vielleicht doof an, aber es ist wirklich der Grund, weil ich einfach zu viele Fehlzeiten hatte. Verstehe. Aber du jobbst im Moment oder was machst du? Ja, genau. Also ich sollte jetzt zur Zeit, habe ich so einen Nebenjob in einer Bäckerei. Ja. Und ich mache das heute, um meinen Mann zu unterstützen, um nicht bei meinen Schwiegereltern die abzupumpen. Dein Mann, konsumiert er genauso viel wie du oder noch mehr? Nee, jetzt tut's halt gar nicht, er ist clean. Er ist clean? Ja, er ist im Gefängnis und er... Achso, er ist jetzt im Moment im Gefängnis sogar? Ja, also er hat gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, er sollte sich um eine Therapie kümmern, hat das zu spät gemacht und ist jetzt wieder im Gefängnis. Wie lange wird er im Gefängnis bleiben müssen? Ja, er kann sich das aussuchen sozusagen. Entweder macht er Paragraph 35 Therapie statt Haft. Das würde dann heißen, dass er Ende März in Therapie geht. Das wird dann wieder so 6 Monate dauern. Oder aber er kommt am 24.06. diesen Jahres also raus. Und was wird er machen? Weißt du es schon? Ja, ich habe ihn heute besucht und es sieht wohl so aus, dass der dann wohl die Reststrafe absitzt. Also ich soll das entscheiden. Also er will keine Therapie machen? Nee, er hatte ja schon mal eine gemacht. Aber er sollte jetzt noch mal eine machen? Ja, aber es ist so, ich sag mal, wenn ich sage, es hat bei ihm Klick gemacht, bei einem Drogenabhängigen, weiß ich nicht genau. Also es ist ein Unterschied, wenn man im Gefängnis ist oder wenn man draußen ist. Natürlich. Das heißt, wenn er jetzt seine Strafe normal, sag ich mal, absitzt, kommt er im Juni raus, ne? Sagst du gerade? Ja. Juni, genau. Besteht die Gefahr, dass er binnen Kürze auch wieder raucht wie du? Ist es so? Guck mal, Domian, das ist so, es war letztes Jahr, ich stehe an einer Stelle und komme nicht weiter, seit ungefähr 2 Jahren. Die Situation heute ist genau die gleiche, wenn nicht sogar schlimmer, wie letztes Jahr. Sag mir da, gib mir da nur mal eine klare Antwort drauf. Wenn er rauskommt, wie schätzt du es ein? Wie lange dauert es, bis er wieder an den Drogen dranhängt? Ich glaube sofort. Sofort, okay. Ja. Er hat auch keine Arbeit, wenn er rauskommt. Er wurstelt sich irgendwie so durch. Fängt bei null an. Fängt bei null an und hat auch keine Ausbildung, keinen Schulabschluss? Nein, doch Schulabschluss hat, der hat Realschulabschluss. Ach so, aber hat nichts gelernt und immer nur Drogengeschäfte gemacht und hier und da und... Ja, also mein Mann hat nie Probleme, irgendwie Job zu kriegen, aber richtig sich was aufzubauen und was Festes sozusagen, dass man darauf aufbauen kann, das hat er irgendwie noch nie gebacken gekriegt. Na Eni, was du mir erzählst, klingt sehr erschütternd. Ja, ich habe ja mein Abitur, wollte ich ja nachholen, das letzte Jahr. Dieses Jahr habe ich es wieder nicht hingekriegt. Und so. Ich sollte auch meine Ausbildung anfangen und niemand weiß davon. Also ich gehe raus, ich setze mir eine Maske auf. Ja. Ich kenne mich schon selber nicht mehr, weil ich spiele jeden so vor, ja, ich das gut in der Schule und ich fange dann Ausbildung an und hier und da. Also und die Zeit läuft. Du lügst deinen Eltern und deiner Familie auch. Nein, das ist mein gesamtes Umfeld. Alle, du belügst alle. Es weiß, wer weiß, dass du so drogenabhängig bist? Nur dein Freund? Nur mein Mann, ja. Nur dein Mann, Entschuldigung, ja klar, dein Mann. Nur dein Mann weiß das. Ja. So, jetzt hast du mir das ja sehr eindringlich geschildert. Und du hast mir das in einer Art eindringlich geschildert, dass du genau weißt, in welcher katastrophalen Situation du bist. Du hast gesagt, er ist mein Unglück zugleich. Warum unternimmst du nichts, um da rauszukommen? Weil er auch gleichzeitig mein größtes Glück ist. Ja, aber dieses Glück zerstört dein Leben. Ja, aber irgendwo will man nicht die Hoffnung. Ja, aber wie lange geht das jetzt schon? Wollen wir dann noch hoffen, nach so vielen Jahren? Nein. Dieses Glück zerstört dein Leben. Und insofern ist es kein Glück. Dieses Glück wäre nur ein Glück, wenn das Glück sagt, okay, ich gehe den harten Weg zusammen mit dir, mit meiner Frau, in eine drogenfreie Zeit. Will er ja. Ja, dann muss er das auch machen. Aber du glaubst ihm ja selbst nicht. Du sagst ja, der kommt aus dem Knast raus und hängt in den nächsten Tag schon wieder da. Ja, das geht nur mit einer klaren Entscheidung deiner Person. Ich vertraue nicht mehr auf Worte, das ist das. Es ist zu viel passiert. Ich vertraue auf Taten. Deswegen kann ich dir nicht genau sagen, ob es wirklich nach... Ich weiß ja nicht, was in diesen Monaten... Das ist dann schon fast ein halbes Jahr, wo wir wirklich getrennt sind sozusagen, weil er im Gefängnis ist und nicht draußen. Und ich weiß nicht, ob das dann endlich mal genug Zeit ist, dass er wirklich sich ändert. Wie lange war er denn, das habe ich gerade nicht richtig kapiert, wie oft er schon im Knast war. Wie lange war er denn vorher schon mal weg von dir? Das erste Mal 3 Monate, ja. Das zweite Mal waren das 4. Und jetzt ist es seit Januar. Okay, diese 4 Monate, das ist ja auch schon eine ganze Weile. Da ging es dann, als er dann rauskam, auch sofort wieder los. Ja. Ja. Also hätte ich kein Vertrauen rein in diese Geschichte. Das geht zu viele Jahre. Es geht nur, wenn du für dich und dein Leben eine Entscheidung triffst. Und die Entscheidung heißt erstmal auf Abstand gehen von deinem Mann. Weil ihr zieht euch gegenseitig runter. Ihr zieht euch gegenseitig in die Gosse. Ihr zieht euch gegenseitig ins Unglück. Aber er ist so klar gerade. Guck mal, er ist clean gerade. Und wenn ich mit ihm rede, er ist so... Also er will mir ja auch helfen. Ich war auch substituiert. Also ich hatte eine Zeit lang, das ging ungefähr 4 Monate, habe ich wirklich keine Drogen genommen, sondern also ein Medikament, das ist ja ein Ersatz dafür. Mhm. Und da ging auch alles gut. Das war die Anfangszeit, da hatte ich gerade das Schuljahr neu begonnen. Ich hatte Ziele und alles. Ich bin eigentlich ein ehrgeiziger Mensch. Und okay, aber noch habe ich nicht viel von dem Ehrgeiz mitbekommen bei dir. Bisher ist alles schiefgelaufen. Ja. Weißt du, ich appelliere an deinen Ehrgeiz. Wenn du ein ehrgeiziger Mensch bist und endlich das Ruder rumreißen möchtest, gehst du sofort morgen zu einer Drogenberatungsstelle. Ja. Ja. Nur das ist der Weg. Und da hast du richtige Ansprechpartner, die dir genau sagen können, wie du es sehr klug einfädelst, dass du auch nachhaltig davon wegkommst. Wahrscheinlich ist eine Trennung auf Zeit erstmal wahrscheinlich sogar sehr gut von deinem Mann. Aber darüber müssen wir gar nicht reden. Du musst morgen zu einer Drogenberatungsstelle gehen. Weißt du, Tobian, ob du es mir glaubst oder nicht, aber in dieser Zeit, weil ich bin ja sehr einsam, ich treffe mich auch nicht irgendwie mit Freunden oder sowas. Und gerade die Drogen, die sind, es hört sich zwar komisch an, aber die helfen mir gerade am meisten. Natürlich, die lösen nicht meine Probleme. Es ist reinstes Verdrängen. Ja, insofern brauchst du gar nicht weiterreden. Das war schon die Antwort. Sie helfen dir nur verdrängen. Wenn du die Drogen absetzt und wenn du bei klarem Verstand bist, siehst du, in welcher Misere du drin hängst. Du bist eine intelligente junge Frau, die hätte schon ihr Abitur haben können. Hast du nicht. Du bist eine intelligente junge Frau, die hätte schon eine Ausbildung anfangen können oder ein Studium. Hast du nicht. Du hast gar nichts im Moment. Du hängst nur ab. Na super. 20 Jahre. Das ist doch kein Leben, keine Zukunft. Aber du hast die Chance, das zu machen noch. Du hast die Chance, alles noch umzuwerfen. Aber du musst es für dich entscheiden. Das ist bei jedem Abhängigen so. Jeder Abhängige hat nur eine Chance, wenn er für sich eine Entscheidung trifft. Kein anderer kann das für ihn machen. Ich auch. Ich kann dir jetzt gut zureden. Letztendlich kann ich nicht den Schalter in dir umlegen. Den musst du selbst umlegen. Ja. Und ich bin da insofern, du weißt ja alles. Du hast mir alles sehr, sehr selbstkritisch auch gesagt. Ja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann wirst du von meinem Psychologen zurückgerufen und der wird dir eine gute Beratungsstelle in deiner Gegend sagen, wo du gleich morgen hingehen könntest. Okay. Der ruft dich jetzt zurück. Der heißt Peter, der Psychologe. Okay, dann warte ich mal auf einen Anruf von Peter. Hundertprozentig, der wird dich anrufen. Ja, ich gehe auch ran. Darum bitte ich aber auch, wirklich. Vielen Dank, Domian. Und auch, das war das erste Mal, dass ich durchgekommen bin, weil ich vor eins angerufen habe. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mich mal persönlich mit dir unterhalten durfte. Ja, und ich hoffe sehr, sehr, sehr, dass du die Kurve kriegst und dass du ein richtiges, ordentliches Leben auf die Beine stellen wirst. Das schaffst du. Das schaffst du. Du musst es nur wollen. Dann schaffst du das auch. Ich bin ganz sicher. Dankeschön. Alles Gute. Wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Noch tschüss. So, und weiter geht es mit Angelika. Und Angelika ist 60 Jahre alt. Hallo, hallo Angelika. Guten Morgen. Ja. Hallo Angelika. Was ist dein Thema? Mein Mann ist letzten Freitag verstorben. Und mir geht's ganz schlecht. Ist dein Mann plötzlich verstorben, Angelika? Ja, was heißt plötzlich? Er ist am 13. Januar ins Krankenhaus gekommen, weil er eine Magenstenose hatte. Also der Magenausgang hatte sich verschlossen. Mhm. Und es wurden mehrere Untersuchungen gemacht, um die Ursache zu erkennen. Dann hieß es, er müsste operiert werden. Das wäre eine Operation von 2-3 Stunden und ein Stück Magen würde weggenommen werden. Und das wäre dann okay wieder. Die Operation war am 16. Januar, glaube ich. Mhm. Und die dauerte statt 3 Stunden 7 Stunden. Und dann kam der Chefarzt zu uns und meinte, er hätte Magenkrebs. Mhm. Und zwar, mein Mann hatte früher schon mal Magengeschwüre, die aufgegangen sind. Mhm. Und da ging es schon mal um Leben und Tod, aber es war alles gut gegangen und die Magengeschwüre waren dann eingetrocknet und hatten sich vernarbt. Mhm. Aber zwischen den Vernarbungen und der Magenwand hatte sich eben ein 4 cm großer Tumor gebildet. Den man dann bei der Operation erst gesehen hat. Ja. Und man hatte ihm dann auch gleichzeitig die Lymphknoten mit entfernt, die nicht befallen waren. Mhm. Und wir hatten sehr, sehr viel Hoffnung, dass das eben dann gut würde wieder. Mhm. Er selber war auch sehr hoffnungsbeladen, sage ich mal. Wir wollten so viel noch unternehmen dann. Und aber man hatte die Diagnose hatte man ihm schon gesagt, dass er Magenkrebs hat. Er hatte natürlich erstmal ein bisschen Probleme damit umzugehen, aber unsere jüngste Tochter, die Krankenschwester gelernt hatte, die hat dann auch immer mit ihm gesprochen und er war, wie gesagt, voller Hoffnungen dann. Sind denn dann Chemotherapien noch gemacht? Nein, das macht man bei Magenkrebs nicht. Ah, ja. Und wenn dann, die nicht gestreut haben, dann. Ja. Und dann ist der Krebs doch wieder so aggressiv ausgebrochen. Nein. Er hat nach dieser Operation dann ungefähr nach, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber vielleicht so nach 4 Tagen kriegte er so Schüttelfrost und so, die Angstzustände haben ja das gedeutet und Ja, dann hieß es, er hätte erhöhte Entzündungswerte und lag dann noch mal 3 Tage an einem Tropf. Mhm. Und da haben wir noch... Woran ist er denn dann letztendlich gestorben, Angelika? An einem septischen Schock und multiplem Organversagen. Ich verstehe. Das heißt, der Krebs war gar nicht schuld. Nein. Weil die Ärzte das nicht wahrgenommen haben. Er hatte sich so verändert dann in seinem Wesen. So. Er war so zänkisch geworden und drin hat er manchmal Sätze gesprochen, die er gar nicht beendet hat. Unser Sohn war dann da, den hat er gar nicht so richtig wahrgenommen. Und war hat er die letzten Tage im Krankenhaus verbracht oder die ganze Zeit im Krankenhaus verbracht, seit der Operation? Ja, pass mal auf, ja. Es hieß dann, also, wie gesagt, erhöhte Entzündungswerte und hat dann 3 Tage den Tropf gehabt mit einem Antibiotikum und aber dann noch Antibiotikum in Tablettenform bekommen hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hieß es dann nach 14 Tagen nach dieser Operation, er könnte nach Hause gehen. Mein Bruder, der selber Internist ist, der sagte, das kann doch nicht sein nach so einer Operation. Ich sagte, doch, die lassen den nach Hause. War es dann auch so? Das war Dienstag, haben sie gesagt, nee, Montag, haben sie gesagt, sie können mittwochs nach Hause gehen. Ja. Und mittwochs früh rief er an und weinte noch am Telefon, die lassen mich dann nicht nach Hause, da muss noch eine Untersuchung gemacht werden. Angelika, wenn du das so erzählst, höre ich da daraus eine Kritik auch an dem Krankenhaus? Ja. Ja. Was konkret wirfst du dem Krankenhaus vor? Also, die haben bei der Computertomographie an dem Mittwoch eine Wasseransammlung im Bauchraum gesehen. Sie waren sich nicht klar darüber, ist es ein Abszess oder ein Hämatom, also ein Bluterguss. Haben meinen Mann dann nochmal punktiert. Und da kein Eiter gekommen ist, hieß es, es ist kein Abszess, er kann nach Hause gehen. Er sollte aber noch ein Antibiotikum bekommen. Wir haben ihn dann donnerstags nach Hause geholt. Was wirst du denen konkret vor? Na, dass sie dieser Entzündung nicht nachgegangen sind. Er ist nach Hause gekommen, hat kein Antibiotikum verordnet gekriegt. Donnerstags und sonntags musste man wieder ins Krankenhaus bringen mit einem Notarzt. Hat er denn so in den letzten Tagen um die ernste Situation gewusst, in der er sich befindet? Nein. Er ist ja dann montags drauf notoperiert worden. Und da hat man eben dann dieses Hämatom, was sich entzündet hatte, entfernt. Ja. Die Operation war dann auch beendet. Er sollte wieder als Narkose erwacht werden und da ist leider Blut aus dem Bauchraum gekommen. Da ist er wieder aufgemacht worden. War er denn am Ende, als er gestorben ist, noch bis zum Schluss bei Bewusstsein? Nein, er ist ins künstliche Koma gelegt worden. Das heißt, du hattest auch keine Möglichkeit, dich richtig von ihm zu verabschieden? Nein, Damian, nein. Warst du dabei, als er verstorben ist? Ja. Also der ist erstmal Jürgen, der ist ausgesetzt. Mein Mann hieß auch Jürgen und das tut mir gut, dass ich deinen Namen nennen kann. Der ist ausgeschlachtet worden wie so ein Stück Vieh bei der Notoperation. Ja. Wo das dem dann so geblutet hat, hat man erstmal die Blutungsquelle nicht gefunden. Da ist der Darm an mehreren Stellen verletzt worden, dann ist die Milz entfernt worden. Und das kleine Stück Magen, was noch da war, haben sie durchstoßen und da haben sie gesehen, dass an der Aorta, die hat oben so eine Verästelung, dass diese geplatzt war. Also. Und das ist so passiert, als er aus der Narkose erwacht werden sollte, kommt ja dann der Blutdruck hoch und durch den Druck ist die geplatzt. Es ist hochdramatisch. Die ist geplatzt deswegen, weil die durch die Entzündung porös geworden ist. So, und dann ist er in ein größeres Krankenhaus gekommen, wo er so ein kleines bisschen stabiler geworden ist nach 3 Tagen. Und dort hat man ihn wieder operiert und dort hat man ihm... Mein Gott, was hat man mit dem Mann alles angestellt? Ja, dort hat man ihm die Galle rausgenommen. Dann musste man ein Stück Leberlappen entfernen, weil der schon nekrotisch war, also abgestorben war. Dann er ist ein Stück Magen entfernt. Am Freitag ist er verstorben, sagst du? Ja. Das ist ja nun mal gerade erst ein paar Tage her. Wie hast du, habt ihr Kinder? Ja, 4 Stück. Ach, du hast gerade gesagt, die eine Kind ist Krankenschwester. 4 Kinder. Ja. Wie hast du jetzt die letzten Tage verbracht, Angelika? Wie ich die verbracht habe, also mehr recht als schlecht. Ich sehe zurzeit für mich überhaupt kein Land. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mit wem? Alles ist kaputt. Mit wem kannst du dich so tagsüber unterhalten? Unsere Tochter, die Krankenschwester gelernt hatte, die musste dann die Ausbildung wegen einer Allergie aufhören, beenden. Und die macht eine Umschulung als Bürokauffrau. Die ist in deiner Nähe? Und die musste sich auch gleich krank schreiben lassen. Das ist die jüngste Tochter. Und die ist auch fix und fertig. Und die ist Jetzt ist ja, steht ja die Beerdigung noch an. Die ist ja da. Wir machen das so, die Trauerfeier ist am Samstag. Ja. Und dann wird er eingeäschert. Und wir wohnen im Siegerland und kommen eigentlich aus Sachsen, aus Dresden. Und die Beisetzung ist dann in Dresden. Er hat immer gesagt, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich in meine Heimat Erde. Wie lange wart ihr verheiratet? Das wären dieses Jahr 43 Jahre geworden. 53 Jahre? 43. 43 Jahre? Ja. 45 Jahre kennen wir uns. Und ich höre daraus, wie traurig du bist, dass es offensichtlich eine sehr glückliche Zeit war. Damian, es gab gute und es gab schlechte Zeiten. Wir haben uns aber immer zusammengerauft und wir haben auch sehr, sehr viel miteinander durchgemacht. Ich habe 1993 eine Kaufsucht bekommen und habe sehr, sehr viel Unsinn gemacht. Er hat immer zu mir gehalten. Und jetzt stehe ich vor nichts. Finanziell ist nichts da durch diese Kaufsucht und ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Ach so, es kommt auch noch ein großes finanzielles Problem jetzt auf dich ja, zu. Ja, sicher. Das auch noch. Ja. Wie alt ist dein Mann geworden, Angelika? Der ist vergangenen Donnerstag vor 8 Tagen 62 geworden. Hast du jetzt große Angst vor dem Samstag? Ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Du hast gerade gesagt, dass ihr 4 Kinder habt. Ja. Wie ist der Kontakt denn zu den anderen 3? Von der einen hast du gerade gesprochen. Gut. Das ist gut. Wohnen denn die Kinder in deiner Umgebung oder sehr weit weg? 2 Töchter wohnen hier. Also die eine, die ist bei mir mit und die andere wohnt vielleicht so 10 Minuten weg. Die andere in Köln und der Sohn in Brandenburg. Ja. Ist es dir nicht ein wenig Stütze und Hilfe, dass die Kinder zumindest einige in deiner Nähe sind? Weißt du, Jürgen, das ist eine große Stütze, aber die Kinder, das ist die eine Seite. Der Partner ist die andere Seite. Ja, natürlich. Der fehlt mir, wo ich gehe und stehe. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Aber so ein wenig Trost, die Kinder sind ja auch traurig, der Vater ist ja verstorben. Ja, sicher. Aber weißt du, wo ich hingehe und wo ich stehe, da denkst du immer, ach, dort warst du mit dem Jürgen auch. Und das hast du mit ihm dort erlebt. Weißt du, das jetzt, das ist ja auch so frisch und es ist so dramatisch, was bei euch passiert ist, dass du auch alles Recht der Welt hast, komplett verzweifelt zu sein und jeder versteht es und das ist völlig normal. Was nur ganz wichtig ist, dass du das nicht alles zu sehr in dich hineinfrisst, sondern dass du sprichst, dass du weinst, dass du auch vor Menschen weinst, dass du vor deinen Kindern weinst und dass du dich mit Menschen unterhältst. Und dann wird es langsam wird es sich verändern, sagen wir es mal so, es wird sich verändern. Ich habe am Freitag zu ihm gesagt, wo er dann gestorben ist, ich sage, warum hast du mich diesen Weg nie noch mitgenommen? Wir haben alles immer zusammen gemacht und sonst hat er mich alleine gelassen. Aber Angelika, er würde mit Sicherheit nicht wollen, dass du dir etwas antust. Ich glaube nicht. Nein, das würde er nicht wollen. Das würde er nicht wollen. Und er würde perspektivisch auch nicht wollen, dass du so verzweifelt bist. Ich muss die Sendung abbrechen, wir sind gleich am Ende. Wir rufen dich gleich nochmal an, Angelika. Leg mal bitte auf, ja? Danke. Tschüss. Ihr Lieben, bis morgen. Unser